Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum diesjährigen Schulfest des Adolf-Hitler-Gymnasiums. Entschuldigung, des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Ha ha ha.